Hip, hip. Hip, hip, hop. Hip, hop. Ist. Okay, ich bin Phase von Team Avantgarde, Kryptonasen, Edit Entertainment, Berlin, Schöneberg. Mein Alter spielt keine Rolle, aber so um die 30. Ja, ich bin Zenit, Produzent von Team Avantgarde, Hausproduzent. Ja, und ich habe halt auch schon einige Remix-Projekte gemacht. Und, ja, also so auf jeden Fall so zu meiner Person, denke ich, reicht das auch erstmal. Also bei mir ist das ganz klar durch meinen Cousin. Das war, wann war das? 1989, glaube ich, war das, oder 90? Also ja, immer dann einfach so Sachen, so wie Public Enemy ist ja klar, halt so NWA's Trail on a Compton war ein Album für mich, wo ich dachte, oh, die Welt geht unter oder so. Also bei mir ist es wirklich schon so dieses End-80er, Anfang-90er Ding, womit ich dann wirklich so, also wo ich echt gemerkt habe, so, das gibt mir auf jeden Fall was, und dann ist es halt immer mehr gegangen, bis es halt auch das Normalste der Welt war. Ich muss Dienstag in Plattenladen gehen, und wenn es nichts gibt, dann ist die Woche versaut auf jeden Fall. Also, New Noise, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber ich habe mal mein Bruder, der auch Musiker ist, der hat immer die Specs gelesen, und da habe ich irgendwann mal Ice Cube Review gelesen, und dann bin ich zu Rom gegangen und habe mir das Ice Cube Album angehört, und das hat mir so gut gefallen, da hatte ich Bock drauf, und dann habe ich mir Slick Rick Album gekauft, und von Slick Rick bin ich bis heute nicht runtergekommen, und höre ich immer noch unglaublich gerne, und als ich dann Slick Rick gehört habe, wusste ich, das ist meine Musik. Aber ich habe auch trotzdem noch andere Musik gehört nebenbei. Also ich war jetzt nicht so, dass ich dann Hip-Hop gehört habe und dann aufgehört habe, das Mist zu hören oder so. Aber Slick Rick, glaube ich, war mein Album, was mich zum Hip-Hop gebracht hat. Also ich hatte nie so das Gefühl, dass ich Lieder schreiben möchte oder sowas. Es war einfach eher so, ich war mit Grease und anderen Leuten zusammen. Und wir wollten so, jeder von uns wollte irgendwie die freshesten Lines haben, so, und dem anderen dann immer lustig sagen, ah, ich bin so und so, und darüber haben wir gelacht, es war so mehr Entertainment, ja, und dann daraus ist dann so die Fähigkeit zu improvisieren gewachsen, und irgendwann kam so ein künstlerischer Aspekt dazu. Wir haben gar nicht daran gedacht, Lieder zu machen, sondern nur zu freestylen, nur, wir waren wirklich geisteskrank, jeden Freitag getroffen und stundenlang zu freestylen. Ich mache es auch heute noch gerne, aber ich kann nicht mehr nachvollziehen, wie krass wir das früher getrieben haben. Und diese Art, einfach dem anderen fresh Lines entgegenzuhauen, so, das war eigentlich, worum es ging. Metaphern und Bilder, das ist alles gewesen. Und keiner kam auf die Idee, ein Lied zu machen mit einem richtigen Inhalt oder so. Wir haben sehr früh mit Deutsch angefangen. Also ich habe keine einzige Line auf Englisch gerappt, und das war auch nie für mich, und kam auch nie in Frage oder so. Wir haben uns auch, also klar, so Souls of Mischief oder so haben wir uns natürlich krass angehört, so, und haben gedacht, boah, krass haben die Patterns und so, und haben uns da auch orientiert dran, so. Aber es war wirklich sehr, zu der Zeit auch, das war noch ein paar Jahre, denke ich mal, vor Royal Bunker, war das sehr eigenständig eigentlich. Also wir haben sehr wenig nach Amerika geguckt. Das wurde dann eben erst später populär, wo dann auch Biden auf einmal nicht mehr schlimm war und so. In unserer Generation, da war es Horror. So, wenn du gebeitet hast, warst du ein Vollidiot, ja. Ich glaube, wir hatten das Glück, dass Berlin eben so ein, also dass Berlin so ein eigenes Ding war, und in Westdeutschland war es eben so, dass die Leute sich sehr, sehr stark an Amerika orientiert haben. Und in Berlin war das, glaube ich, einfach nicht so krass. Da kam Savage mit irgendwelchen Berlin. Atzenwörtern und so, weißt du, wir hatten immer irgendwelche Berliner Worte, Berliner Bilder und so weiter. Aber ich habe auch nie versucht, wie Slick Rick zu retten. Nie. Der ist mein Superheld, den höre ich mir an und so, aber ich wollte nicht wie Slick Rick retten. Also es kam bei mir ganz spät erst. Also eigentlich eher war es wirklich irgendwann, ich würde auch sogar echt sagen, wirklich erst durch die Royal Bunker Zeit, also wo die Hochphase kam, dass ich dann wirklich echt so dachte, ja. Es hat auch einen gewissen Unterhaltungswert, weil ich auch wirklich alles verstehe, weil, also ich meine, da muss ich mir auch selber nichts vormachen. Ich meine, es ist ja auch so, dass ich die amerikanischen Sachen, die ich gehört habe, also da ich ja eigentlich zu ganz, ganz großen Teilen amerikanische Sachen gehört habe, war es halt wirklich so, dass ich eher unterbewusst einfach wirklich immer auf den Gesamtsound fixiert war. Also es war es einfach so, die Stimme der der Flow der Stimme, die, einfach so das, was die Stimme zusammen mit dem Instrumental macht und was das ganze Lied an sich dann hergibt. So. Aber das war dann irgendwann immer mehr dieses da, dass ich dann auch dieses Gefühl hatte, oh, es muss unglaublich produziert sein, das war dann auch immer weniger. Also nicht, dass ich da keinen Wert drauf lese, sondern einfach, weil ich dann wusste, okay, es gibt einfach noch viel, viel mehr Aspekte in der Rapmusik gerade, um sich einfach wirklich vom Lied irgendwie in Sog ziehen zu lassen. Also einfach so ein gutes Beispiel, sogar gerade jetzt hier noch beim Einkaufen Vokalmatador getroffen und das ist halt so ein Beispiel, das ist auch so ein Typ, so der hat halt irgendwie mal was gegeben und ich weiß nicht, ob es wirklich Identifikation war, aber es gab wirklich da drin Sachen, so die man, wo man nicken konnte, jetzt nicht nur musikalisch, sondern einfach sagen, ja, das stimmt auf jeden Fall und ja, es hatte einfach einen Unterhaltungswert, weil Musik soll ja auch unterhalten. Also es ist ja nicht nur so, für mich ist ja Musik nicht nur so, ich sitze jetzt da und überlege, oh, wie hat er das gemacht und boah, das ist ja unglaublich und so. Das ist ja nicht, also ich meine, dann wäre auch Musik einfach ein bisschen langweilig oder einfach auch zu, so, also genauso wie man nicht nur komplexe Bücher lesen kann, weil das irgendwann auch verrückt. Puh, sagen wir mal. Mal kurz nachdenken, es geht ja, oder? Also so, weil es fängt ja halt mit den Standardsachen an, NWA, Ice Cube, Dr. Dre und MC Ren und die ganzen Easy. Dass sich dann, glaube ich, echt so, seitdem ich dann auch Phase in der Schule getroffen habe, sich das dann alles so aufgebrochen hat. Also da fängt dann wirklich so diese Sucht an und einfach auch wirklich nach links, nach rechts, nach hinten, nach vorne, einfach überall hinzuschauen, was es in der Musikrichtung alles gibt. Und der nächste Moment war eigentlich komischerweise eigentlich auch wieder mit Phase, das war so 98, würde ich sagen. Da hatten wir so, würde ich sagen, so 2 Jahre echt ganz, ganz kleinen Kontakt. Also es war so, weil 95 war die Schule zu Ende bei uns. Und dann sind wir irgendwie wieder zusammengekommen, was nur dadurch war, dass ich eigentlich auch, also der Clemens ist sowieso immer gerappt hat, aber ich dann auch irgendwie anfing zu rappen. Was ich auch bis heute, also jetzt auch schon lange nicht mehr mache. Aber dadurch dann wieder so mehr so ein, ja, sich so, also so mehr so ein, ich muss mich jetzt wirklich mit der Musik beschäftigen Gefühl aufkam. Also so dieses so, ich kann es nicht mehr nur konsumieren, sondern jetzt ist es wirklich ein Teil von mir und jetzt fange ich auch an, die Musik zu analysieren, also sei es in musikalischer oder sei es in technischer Hinsicht. Und was früher exzessiv der Konsum war, dann wirklich dieses exzessive, also die aktive, einfach so der aktive Part bei der Musik. Na, bei mir ist es so ein Bild, also das sind so mehrere Bilder, die ich im Kopf habe, so wie ich. Das war an einem Herrentag. Ich weiß gar nicht, was für ein Datum das ist. Da hat man das Herrentag und da dürfen die Männer alle trinken. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und da waren alle Kumpels bei mir so und Leute, die auch nicht gerappt haben, aber auch Leute, also viele Grieß und so weiter, Leute, die gerappt haben. Und da haben wir ganz laut Musik angemacht und da hatte ich so ein kribbeliges Mikrofon und wir haben die ganze Zeit gefreestylt und gesoffen und das war laut und so. Und die Leute, die nicht gerappt haben, hatten auch so eine Freude daran, uns zuzuhören, wie wir freestylen und so. Und dieses Bild, wie wir da in, besoffen in dem Raum zu 10, 20 stehen und alles vergessen und so, das ist auf jeden Fall ein Bild, was mir kommt. Dann, mein Bruder hatte sehr viel Equipment schon so in den 90ern und so. Da weiß ich, dass ich, als ich dann so viel gefreestylt an dieses Lied, wovon ich vorhin auch erzählt habe, wo Gries da meinte, oh, das ist ja ein richtiges Lied oder sowas. Das habe ich nämlich bei meinem Bruder auf der 4-Spur oder 8-Spur, ich weiß nicht mehr, was das war, hat der mir erlaubt, nämlich aufzunehmen. Und da weiß ich noch, wo ich das erste Mal so dann die Spuren gedoppelt habe und so weiter und dann so was rausgeschnitten habe aus dem Beat und so und dann gedacht habe, boah, krass, so einfach ist das dann, Break zu machen und so und wie geil hört sich das an, wenn ich das dann dopple und sowas und dann so das fertige Lied mein Bruder mir dann aus der 8-Spur überspielt hat und ich dann auf dem Fußballplatz zu Gries gegangen bin und das Lied so gezeigt habe, voller Stolz und er es dann unglaublich Hammer fand und so. Das auf jeden Fall so das, der erste Moment, wo ich so mit dem technischen Aspekt, wo dann nicht nur darum ging, lustige Patterns dem anderen ins Gesicht zu ballern, sondern richtig technisch an die Sache ranzugehen. Und da war, ist dann natürlich auch so ein Funke entstanden, der dann nicht mehr zu bremsen war. Dann habe ich auch langsam so registriert, was das überhaupt bedeutet und dass das Musik ist überhaupt. So. Vorher war das für mich wirklich Entertainment so, und keine Musik. Mein Cousin hatte ja schon richtig früh einen Emu-Sampler, so auch eigentlich schon ziemlich guter für die Zeit. Das war der ESI 32 oder was, soweit ich mich daran erinnern kann. Also Klick hat's noch nicht gemacht, das war schon so, ah geil, ah, da war's loopen und so, oh, ich hab's jetzt schon sauber geloopt und so, uiuiui und sowas. Und dann, ah, so Drum-Sample irgendwie rübergelegt und da, ah, scheiße, ist noch 5 BPM zu schnell, aber hört's trotzdem geil an. Aber so dieses richtige Klick, das war es, als ich mir dann wirklich selber den Archive-Sampler hole. Also dann, aber wenn ich ein Erlebnis habe, dann ist das wirklich sogar das Komische in technischer Hinsicht, woran ich mich echt jetzt gerade im Moment gut erinnern kann, dass ich einmal auch, also bestimmt auch um 9 Uhr morgens anfing und dann so bis, schätze ich mal, 20 Uhr wirklich quasi am Stück nur mit Essen zwischendurch oder sich was kochen, Musik gemacht habe. Und ich hatte schon so eine Ohrenschmerzen und dann bin ich joggen und dachte ich so, oh, mir geht's ja ganz gut. Aber ich musste mich trotzdem nochmal, weil ich echt dachte, eigentlich musste jetzt aufhören. Dann habe ich mich nochmal rangesetzt und dann hatte ich so einen Ohrenpfeifen am nächsten Tag, dass ich sogar echt zum Arzt gegangen bin. Und es ist auch bis heute nicht weggegangen, dieses leichte Ohrenpfeifen. Und ich glaube, das war auch so ein Moment, wo ich dann auch so, ich glaube, wo ich dann eher so wirklich anfing, nicht mehr dieses so, ich kann jetzt mal locker 12 Stunden am Tag so am Sampler sitzen. Natürlich auch nur mit Kopfhörern, das ist ja klar. Weil das ja auch so anstrengend ist, ne? Also bei Sachen, die man, wenn es am Photoshop oder Illustrator oder so sitzt und das sind so Sachen, ey, da merkst du eben nicht, oder am Sampler, da merkst du eben nicht, wie viel Energie du verballerst eigentlich. Guckst du in den Spiegel und denkst, dein Gesicht wäre eingefallen, weil du einfach so viel denkst. Das ist nicht wie Fußball spielen, wo du dann so und merkst, oh, ich bin fertig, ich muss schlafen gehen. Nee, irgendwann brennt dein Kopf. Ich habe mal ein Lied gemacht auf einem ganz alten, Mann, das war so ganz schnelles Piano-Riff und da habe ich 6 Stunden oder so im Pool. Und dann war mein Kopf so heiß, da ich Nerven zu. Berlin ist ein Dschungel, ne? Ja. So, oder? Ja. Und dann hab ich so, ey, da konnte ich nicht. Da hab ich so gezittert und musste kalt duschen und so. Und dann hab ich getrunken noch was, um mich zu beruhigen. Da hatte ich echt Nerven zusammen. Weil ich hab dann echt so gerappt und dann mein Gehirn konnte einfach nicht mehr. Es war am Ende sozusagen. Und das war wahrscheinlich genau bei dir das gleiche. Charlie Parker ist ja auch einmal umgefallen. Also ich glaube, bei Hip-Hop ist es so einfach auch dieses extreme Heimatgefühl, wenn man die Musik auch hört und so, weil es gibt manchmal auch gerade auch im elektronischen Bereich Musik, da hörst du hin und du musst dich echt konzentrieren und musst echt sagen, oh Mann, das ist jetzt irgendwie gerade geil für die Stimmung, aber es hat halt nicht diesen, so wie bei Hip-Hop, wo du dich dann so, du kannst dich einerseits zurücklehnen, kannst aber auch dich unglaublich reinsteigern, weil es auch so einfach ist, aber doch so eine Sogwirkung durch die Einfachheit der Musik hat, die aber trotzdem durch feingespickte Details irgendwie dann einen doch immer wieder weiter zuhören lässt. Und ich glaube, und das ist auch bei Hip-Hop, ich glaube, so Hip-Hop ist für mich so wie Berlin, so eigentlich so, ich kann gar nicht ohne. So manchmal denke ich mir so, eigentlich könnte ich auch auf Hip-Hop scheißen, aber letztendlich so bleibt man dann doch da so ein bisschen hängen. Und wenn es auch nur Anleihen von Hip-Hop hat, aber so nie rauskriegen, halte ich echt bei mir für ziemlich ausgeschlossen. Also so, ich werde bestimmt nicht jetzt irgendwann anfangen, mir Emo-Klamotten anzuziehen und dann irgendwie jetzt mache ich mal ein bisschen so alternative Musik. Also das geht nicht. Ja, ich glaube, dass die Rap-Musik einfach so ist. So wie damals der Blues einfach so. Die Leute, weißt du, die erzählen über ihr Leben so und diese Banalität, die da drin steckt, das hat einfach was, weißt du. Wenn du dir komplexe Musik anhören willst, dann hörst du ein Jazz-Album an, das ist auch cool. Aber es ist eben was ganz anderes, diese Banalität, die Hip-Hop auch ausmacht. Ja? Und wie Zenit meinte, diese fein geschliffenen Details, da mal ein Break oder mal ein Sound und so weiter, so, das braucht nicht so viel Aufmerksamkeit, das geht dir einfach in den Kopf, das ist ein schönes, das ist wie der Blues ein bisschen. Und es ist auch schöne, einfache Rhythmiken und so. So bei so Sachen, die komplexe Rhythmik-Patterns haben, ist es teilweise auch anstrengend zuzuhören, weißt du? Und bei der Musik, wen strengt das schon an? Man kann es nebenbei hören, man kann sich drauf konzentrieren. Und wie viele Sätze passen in ein Rap-Lied? Passt in kein anderes Rock- oder Gitarrenlied rein? Es sind so viele Wörter. Amewu ein Lied, keine Ahnung, 500 Wörter oder wie viel? Das sind, keine Ahnung, so viele Silben und Wörter. Und er kann so viel da reinpressen in ein Lied, man, da braucht ein anderes Album für. Das ist einfach so. Und dann ganz klar so zum so Emotionen rauslassen ist das Hip-Hop für mich einfach auch da, so an einem Scheißtag dann zu sagen, ey, ich gehe jetzt in die Kabine und rap auf einen neuen Beat, den Zenit gemacht hat, hat mir schon die traurigsten Tage bunt gemacht. Es geht darum, irgendwie auch manchmal was rauszulassen, ja? Worte, Sätze. Manchmal, wenn man in die Kabine geht und irgendein Lied rappt, so, dann habe ich manchmal eine Gänsehaut und denke, ey, das hättest du in einem Gespräch mit deiner Freundin nicht sagen können. Und wenn ich muss auch ehrlich sagen, ich liebe diese Art, Lieder zu machen, die, wie du vorhin gesagt hast, so eine so eine gewisse Alltagsbanalität haben, das liebe ich so. Und wenn ich irgendwann anfange, Dinge zu machen, die vielleicht philosophischen Anspruch haben oder einen anderen Anspruch haben, vielleicht werde ich dann noch andere Musik machen. Wäre möglich, weiß nicht. Aber zurzeit in dem Leben, in dem ich mich befinde und mit meiner Vergangenheit, ist Rapmusik das Beste, um diesen Alltagsdinge zu bewältigen. Ich glaube, es wird immer besser. Also, vor einem halben Jahr oder so, keine Ahnung, irgendwann diesen Cast gesehen und hab irgendwie zu Zenit gesagt, was, ich weiß nicht, was zu dir meinte, ey, ich find Überpatterns und so hat er und richtig Hammer und so. Und dann ging es ja auch schnell durch Savas und so, aber jetzt habe ich vorgestern also das Video gesehen, überragend, wie der Rap, überragend. Vielleicht inhaltlich ging irgendwie um Amoklauf und so, ist jetzt vielleicht nicht so das geilste Thema, was mich berührt, aber ey, der kann super rappen, so, das gefällt mir Hammer, der nächste, der mir gefällt. Jahrelang habe ich gesucht, ob mir irgendwas kam, immer aus dem eigenen Umfeld, habe ich mir Grease-Album angehört oder so, oder Chirurgo oder keine Ahnung, ich gesagt, oh, das ist geil und so, aber da fehlt mir so auf Westdeutschland oder so drumherum um Berlin einfach die Leute so, die kommen jetzt unheimlich nach und da bin ich auf jeden Fall total froh drüber. Also, dass es so eine guten Leute gibt, die eigenständige Sachen machen. Davor habe ich mir kaum deutsche Alben angehört und seit 2 Jahren echt erfreut, was für gute Alben da, Morlock, Dilemma, Abstract, es gibt so viele gute Sachen, neue Sachen, man wird irre, so viele Sachen gibt und das ist aber wirklich erst die letzten 2 Jahre, ja, wo wirklich diese Eigenständigkeit auch da ist, wo man merkt, ey, die Leute sind von diesen Major, diese ganzen Major-Künstler, die hochgedrückt werden, die spielen nicht mehr so eine große Rolle, sondern von unten kommt so ein ganz satter Haufen von neuen Audio auch, so eine Leute, das kommen alle von unten und machen reale Musik so und denen bedeutet das was, man merkt, das sind keine Kommerzhuren oder sowas, ja. Die nur nach dem Vertrag. Also ich habe mir schon neulich überlegt, ob ich mir vielleicht so eine Sammlung anlege, weil es in den letzten 2 Jahren bestimmt 10, 15 gute Deutschrap-Alben gab. Und in den 5 Jahren davor kenne ich kaum eins. Ja. Also es macht schon jetzt, geht es echt los. Und diese Eigenständigkeit, die hat aber sehr lange gebraucht. Und in Berlin war die schon eben schon sehr viel länger da. Aber jetzt merkt man, dass aus Westdeutschland, aus dem Osten und so lauter eigenständige Leute. Und dann kann man Rap auch wieder ernst nehmen. Und das ist das, worum es geht. Ich glaube, das ist alles sehr, sehr gut. Wenn Leute wie Edit und Spoken View und so das Geld von den Leuten, die gerne Indie-Künstler hören und die kreativ sind, auch bezahlen, dann sehe ich große Zeiten.